Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 41, 2010, Giftpilzsporen. Jawohl, und wieso Giftpilzsporen bei einer Tech-Sendung? Tja, naja, sagen wir mal, die Industrie bekämpft sich mittlerweile ziemlich heftig. Ja. Im Mobilbereich ist das ja mittlerweile so extrem, da hat wirklich jeder jeden verklagt, und zwar ohne Übertreibung. Ja. Und ja, im sonstigen Technikbereich sieht es zunehmend identisch aus. Ja. Da geht es also ruckzuck. In dieser Sendung geht es dann zum Beispiel auch um die Patentansprüche von Oracle. Tja, das Sweetap-Desaster, das kann man wohl so nennen. Ja. Und auch ja, über E-Books und Copyright-Problemen für Wissenschaftler und Studenten. Ja. Genau. Ich fange gleich mal an, weil es sind ja schon einige Themen, ja, die es da zu besprechen gibt. Und einige davon wären ja ziemlich lustig, wenn sie nicht so traurig wären. Ist ein Widerspruch? Nee, ist es nicht. Zum Beispiel Microsoft und Adobe, die führen Gespräche miteinander, und es gibt Gerüchte, dass Microsoft und Adobe zusammengehen wollen. Das haben die schon mal vor Jahren probiert, beziehungsweise Microsoft hat das probiert, und damals klappte das nicht mit Adobe. Die wollten das also nicht. Jetzt gibt es wieder ein ja geheimes Treffen, na, als ob normale Treffen öffentlich wären. Ja, also, naja, egal. Auf jeden Fall, da werden wohl eher so ja richtungsbestimmende Sachen miteinander besprochen. Denn es gibt da schon einige Eckpunkte, die interessant sind. Natürlich, klar, Konkurrent von Microsoft Apple, und die lehnen ja Adobe Flash ab. Jetzt hat aber Microsoft mit Silverlight, das sie massiv propagieren, auch, ja, sagen wir mal, eine Konkurrenz zu Flash im Programm. Zu HTML5 sage ich übrigens später noch was, und da und dass HTML5 auch noch nicht bereit ist für den Einsatz in produktiven Systemen. Ja. Es ist tatsächlich also Gesprächsstoff vorhanden, ja, und genau das wollten die beiden jetzt wohl ausloten. Worum es denn jetzt letztendlich wirklich geht, darüber kann man nur spekulieren. Das Blog in der New York Times hat das Thema aufgefasst und geht einfach mal davon aus, dass das eben solche ja, richtungsweisende Gespräche sind. Das heißt, man wird sich wohl abstimmen, wie man gegen Apple jetzt vorgehen wird. Ja, so drastisch steht das da nicht drin, aber das kann man eigentlich an einer Hand abzählen, dass es darauf hinaufläuft. Klar, man kann sich natürlich jetzt fragen, Adobe hat eine starke Zusammenarbeit mit Google und Android auch. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wie weit das jetzt davon berührt wird. Ein Android-Blog, Talk Android, hat da natürlich spekuliert, das könnte Auswirkungen haben, wenn Microsoft Adobe kauft. Aber, wie gesagt, danach sieht es erstmal überhaupt nicht aus, sondern einfach nur nach Gesprächen. Ja, also das heißt Gesprächen, wie man seine Produktstrategien ausrichtet. Und ich denke, das ist auch notwendig. Ansonsten wird nämlich der Markt komplett zersplittert. Ist vielleicht manchmal nicht schlecht, aber für die Firmen, da ist das natürlich ganz besonders schlecht. Denn am Schluss wird weder Adobe noch Microsoft zufrieden sein. Und ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dann ging es noch turbulent her. Ha! Von wegen E-Books und Printmedien haben eine friedliche Koexistenz gegeneinander. Das hatte ich ja schon letztes Mal bezweifelt, diese Aussage. Ja, und es wird einfach ein harter Übergang für den Buchhandel geben. Das sehen verschiedene Marktexperten so. Und auch der New Yorker Autor, den ich schon mehrfach zitiert habe, der Mann, der ist offenbar sehr aktiv in dem Bereich, der Autor Jeff Jarvis empfahl der Verlagsbranche dann auch tatsächlich, dass man der Digitalisierung der Medien eben gelassen entgegensehen sollte und vergleicht eben auch das mit dem Buch, das vor 500 Jahren erfunden wurde, da erschraken die Leute auch und sahen die Welt, wie sie ist, zusammenbrechen. Ja, möglicherweise hatten sie recht gehabt, aber die Auswirkungen waren nicht die, die erwartet wurden. Ja, und ja, es gibt halt immer noch diese, sagen wir mal, Richtungen, die damals eben üblich waren, das ist mündliche Erzählung und so weiter, Orte, wo man sich informieren konnte und so weiter, die gibt's immer noch. Ja, darauf haben die Leute bis heute nicht verzichtet, aber es gab eben auch gedruckte Bücher und genauso wird es eben auch bei den E-Books sein. Die Haupt, sag ich mal, Einnahmequelle, beziehungsweise das möchte ich gleich wieder korrigieren, ja. Das Hauptmedium wird wohl dann das E-Book sein. Während eben die Printmedien nach wie vor existieren, kein Problem, aber eben als Nummer 2. Deswegen braucht eigentlich keiner Angst vor E-Books zu haben, außer den Verlagen, die jetzt halt hier nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und deswegen habe ich auch hier ein schöner reißerischer Titel geschrieben: E-Book ist das neue MP3. Es ist doch wieder fantastisch, wie die Industrie offenbar nicht aus ihren Fehlern lernt. Die Musikindustrie hat's am eigenen Leib erfahren. Die Filmindustrie ist gerade dabei. Und so wird's auch die Verlagsindustrie treffen. Und da kann man nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Es wird passieren. Und das Ganze, was die Firmen hier probieren mit dem Eindämmen von E-Books, mit dem Reglementieren von E-Books, mit dem Stoppen von E-Books, das wird alles nichts bringen, weil letztendlich wird sich das E-Book durchsetzen. Ja. Für die breite Masse, Fragezeichen, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Und genau da sind ja auch dann die die Möglichkeiten eines weicheren Übergangs. Nur wenn die Industrie eben dieses Rollen, das neue Rollenverständnis, wie Jarvis auch sagt, nicht erkennt und sich nicht darauf einstellt, dann wird's ein harter Übergang werden. Dann nämlich, wenn die ersten Verlage Konkurs anmelden müssen, weil sie eben die Zeit verpennt haben. Ja, wie so oft. Es ist kein regional bedingtes Problem. Das gibt's auf der ganzen Welt. Und da müssten die Firmen sich mal, ja, oder müssten mal versuchen, etwas flexibler zu werden und sich einfach auf Fakten einstellen und nicht probieren, mit ihrer noch vorhandenen Firmenmacht diese Fakten zu ändern. Das kann man nämlich nicht. Ja, so sieht das aus. Ich zitiere immer gerne, ich habe es auch, glaube ich, schon mal gemacht, ich zitiere immer gern wieder die Sachen mit den E-Books von Harry Potter. Ja, hoppla, es gibt keine E-Books von Harry Potter, genau, es gibt keine offiziellen E-Books. Bis zum heutigen Datum hat sich J.K. Rowling da dagegen ausgesprochen. Ich weiß nicht, was die Begründung ist, natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Sie will, dass die Kinder erstmal das gedruckt lesen. Okay. Sinn von dem Ganzen ist, dass sie in einem anderen Jahrhundert leben bleiben oder wie? Versteh's nicht genau. Egal. Auf jeden Fall, wenn da hinten dran ein Gedanke stehen würde, ja, was man sicherlich auch unterstellen kann, dass man Angst hat, dass eben diese Bücher kopiert werden, ja, wie auch viele Leute in Kommentaren das dann immer wieder schreiben würden. Dann muss ich dazu sagen, wer denkt, dass man Harry Potter, sag ich mal, jetzt nicht kopieren kann, weil es nicht als E-Book gibt? Ja, ne? Einfach mal Google benutzen, ja, nach den entsprechenden Begriffen suchen und dann wird man sehen, dass man sehr wohl alle Harry Potter Bücher kostenlos, natürlich illegal, herunterladen kann. Und das ist genau das Problem, was eben auch die Musikindustrie damals nicht eingesehen hat. Ja. Wir bieten unsere Musik nicht an als MP3, was soll denn das? Ja, dann könnte das jeder kopieren. Ja, dann haben es halt die anderen kopiert und verteilt als MP3 und illegal, und ja, dann sind die Umsätze erst richtig nach unten gegangen. Weil nichts ist so schlimm, wenn man etwas kaufen will und kann's nicht. Das ist wirklich schlimm. Oh, so, da steige ich mich immer wieder gern hinein, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht beim nächsten Thema hier gleich weitermache. Es gibt nämlich eine Riesenkontroverse momentan um Online-Publikationsrechte für wissenschaftliche Werke. Kabelsalat mal ordnen hier. Ja, Tatsache ist, dass jemand wieder, der vollkommen losgelöst ist von der Realität, wo ist ihr Name? Christian Sprang vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Schon allein dieser Ausdruck, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das hört sich schon fast illegal an, oder? Das ist schon eine Vergewaltigung von jeglicher, wie soll man das ausdrücken, von jeglicher Seriosität, das man noch erwarten kann von so jemanden, der dann eben hier sagt, ja, Copyright zum Schutz und so weiter, zum Schutz vor Autoren, zum Schutz vor dem Geldbeutel des Buchhandels oder wie, egal, ihr wisst, was ich meine. Und da werde ich immer wieder richtig tierisch sauer. Ich umfasse mal den Artikel, den könnt ihr auch nachlesen, der ist relativ umfangreich, auf Heise wurde der veröffentlicht. Ich fasse es mal mit meinen eigenen Worten und meiner eigenen Interpretation zusammen. Wenn es also nach einem Herrn Christian Sprang gibt, gibt's Wissen nur gegen viel, viel Kohle. Ja? Studenten und Studierende, die ja letztendlich dann auch Werke veröffentlichen, Doktoranden etc., die eben Gelder aus der öffentlichen Zuwendungen bekommen, ja, sozusagen. Aus öffentlichen Geldern, die sollen dann eben den Verlagen mit ihren Arbeiten jede Menge Kohle einstreichen lassen, und der Zugang zu wissenschaftlichen Werken soll dann eben nur noch gegen Bares gehen, und das würde natürlich die Wissenschaft und die Forschung massiv behindern. Kein Problem natürlich für Sprang, ja, denn er hält das durchaus für möglich, dass man eben dann, ja, sagen wir mal, ältere Werke über den Dokumentenlieferdienst Subito befriedigen könnte, und dann könnte auch Ausschnitte aus älteren Büchern in vertraglich abgesicherten Bahnen genutzt nutzen, und die Universitäten, die könnten dann eben auch Lizenzen bei den Verlagen anfordern und so weiter. Ja klar, ich meine, noch mehr Geld ausgeben für etwas, was eigentlich kostenlos sein sollte. Nämlich Zugang zu wichtigen Informationen, zu wissenschaftlichen Informationen, zu Forschungsarbeiten. Dieser Zugang muss kostenlos sein. Die wurden aus öffentlichen Geldern größtenteils finanziert, und da kann nicht irgendwie so ein Verlagswesen kommen und probieren, das zu verhindern. Das ist unglaublich, was da abgeht momentan. Wenn das Schule macht, dann wird das wissenschaftliche Arbeiten wirklich in Deutschland, als ob es nicht schon schwer genug wäre und deswegen immer mehr Wissenschaftler abwandern in die USA, das würde dann für uns das Forschungs, ja, ich möchte jetzt sagen, das Forschungsaus bedeuten, aber das Aus von vernünftigen Forschungs, ja, Methoden auch nicht, mehr so die Landschaft, ja, also eine vernünftige Forschungsumgebung, die kann man dann hier vergessen. Es ist unfassbar. Anscheinend zählt nur noch eins für die Firmen: das Geld. Ja, obwohl, eigentlich sollte ja eigentlich gar keine Firma machen. Vielleicht sollten die wissenschaftlichen Doktoranden die ihre Arbeiten veröffentlichen, vielleicht auch mal darüber nachdenken, die selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu veröffentlichen auf Portalen als E-Book beispielsweise oder als PDF-Dateien ins Internet stellen und das Ganze womöglich sogar noch unter einer Creative Commons License. Und dann könnte man all diesen Halsabschneidern endlich mal zeigen, wo oder wie es mit der freien Information wirklich aussieht. Logitech stellt die Google TV-Box in den USA jetzt endlich vor, offiziell. Ich hab's schon gesagt, die Preise sind schon seit einiger Zeit herumgewuselt im Internet und was soll man sagen? Logitech hat offenbar eins vergessen. Ein attraktiver Preis. Ja, also fast $300, $299 soll das Ganze kosten, aber Ende Oktober nur in den USA. Der europäische Verkaufsstart steht noch nicht mal fest. Ja. ja, da fehlen einem schon fast die Worte. Ich sag trotzdem mal, was da abgeht, weil es ging jetzt einiges an Informationen natürlich raus. Die Box hat einen HDMI-In und einen HDMI-Out. Und damit kann das direkt vor den Fernseher geschaltet werden und darüber laufen dann praktisch die anderen Geräte. Somit kann dann eben die Box entsprechend Sachen zum Beispiel einblenden etc. etc. Die Box hat natürlich einen Internetzugang, ganz klar. Schon wäre es ja auch für Google vollkommen uninteressant. Und es ist birgt sozusagen ein Zusammenschluss von IPTV-Diensten, wobei das noch mau ist, YouTube und dem normalen TV-Programm. Deswegen gibt es auch eine Zusammenarbeit in den USA mit Dish. Was ist mir das auch? Komische Firmenname, naja. Und dann kriegt man dann ein besonders gutes Angebot, wenn man das zusammen mit dieser Firma Dish und dessen, was auch immer, ich denke mal Satelliten- oder Kabelbox nimmt. Und dann kann eben hier sowas verknüpft werden. Es ist nicht, und das finde ich äußerst schade offenbar, das, was man von dem T-Home Media Center, das es bei uns schon seit geraumer Zeit gibt, erwarten kann. Und das, wie gesagt, das finde ich eigentlich schon fast unglaublich, ja. Aber vermutlich fehlen halt Google momentan noch die Anbieter. Also es ist nicht so, dass man hier jetzt dieses Teil an den TV anschließt und dann braucht man keinen SAT-Receiver mehr und keinen Kabel-Receiver mehr, kein Kabelfernsehanschluss und so weiter. Nein. Sondern es ist tatsächlich so, dass es nur ein Zusatzgerät ist mit Zusatzdiensten. Ja, also in den USA kann man dann zum Beispiel eben Netflix anschauen. Ja. Ich meine, das ist ganz okay. Wenn man sich zum Beispiel Filme ausleihen will, kann man die eben dann sehen. Auf einem TV, nett. Dann eben auch YouTube-Videos anschauen und so weiter und so weiter. Und da sind noch viele Anbieter im Gespräch, wie zum Beispiel der bekannte Hulu-Dienst, ja, der ja also die Serien von glaube CBS oder sowas bringt, also ganz bekannte Serien über zum Beispiel Lost und so weiter. Die kann man sich dann alle im Internet angucken. Ja. So, also eben dann nicht mehr im Internet nur, sondern eben auch übers TV, ja. Aber die sind noch nicht drin. Aber ein richtiger TV-Sender, ein richtiges TV-Sender-Angebot, das gibt's offenbar nicht bei Google TV oder ist in letzter Zeit jedenfalls nicht geplant. Also nicht so von wegen, normales Fernsehen wird eben ersetzt durch IPTV, so wie es eben bei der Telekom der Fall ist. Und das muss ich ganz klar sagen, da hat die Telekom mal die Nase vorn. Unglaublich. Und das gibt's sogar schon in Deutschland. Unfassbar. Ja, ob ich mir so eine Google TV-Box kaufen werde, wenn sie bei uns rauskommt? Naja, sicher, klar. Auf jeden Fall. Bin ja aber auch dieser Gadget-Typ, ne? So. Klar, aber ich bin da ehrlich gesagt noch am Überlegen, wenn jetzt nur ein paar Streaming-Dienste dazukommen, ob das sich dann wirklich lohnt. Ich meine, ich habe einen Computer am TV schon längst hängen. Ich kann alle TV-Serien, alle Sachen, die gestreamt werden, legal auf dem Fernseher sehen. Ja, das ist absolut kein Thema. Aber, naja. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, für was das Teil eigentlich überhaupt dann gut sein soll. Und ich glaube, da hat Google auch wieder ein kleines Problem, das jetzt so deutlich zu vermitteln. Ich meine, wenn ich das jetzt derjenige, der sich hier mit den technischen Sachen so beschäftigt, ja, wenn ich schon hier Zweifel habe, was das hat dann schon Otto Normalverbraucher für Ideen. Vielleicht kommt es deswegen auch noch nicht in Deutschland heraus. Ja, müssen erstmal die Amerikaner zeigen, was man damit machen kann und dann fällt es uns vielleicht mal an. Ja, ja und hat übrigens, weil er ein paar technische Daten ausgegeben hat, noch, also HD-Ausgabe 1080p, Sound kann über SPDIF ausgegeben werden, Ethernet-Anschluss ist vorhanden, IR Booster steuert dann die TV-Geräte, Empfängerboxen, AV-Receiver und so weiter. Ja, also was man zum Beispiel machen kann, ist, man ist unterwegs, hat sein Fernsehen und so weiter aus, natürlich alles Standby, klar. Das ist die Voraussetzung. Dann sieht man, hoppla, da kommt eine geniale Sendung. Okay, dann nimmt man sein Android-Handy raus. Das ist nämlich verknüpft mit dem Google TV. Programmiert sein Teil dort, sein Google TV dort. Und dann nimmt er es auf. Ja, das kann man auch schon mit der T-Online-Box machen oder Telekom-Box. Ja, T-Home. Auch das geht. Es gibt auch schon eine Android-Applikation dafür. Was hier allerdings geht, und das geht mit der T-Home-Box nicht, man kann das Android-Handy als Fernbedienung benutzen und kann dann eben zum Beispiel sagen, oh, gut, ich möchte jetzt das Video, also, ja, ich schaue es mal ein bisschen weiter, ich schaue mal ein bisschen weiter jetzt. Also man hat zum Beispiel ein Video auf dem Handy, man surft mit dem Handy im Internet, ja, im Internet und jetzt sieht man ein schönes Video. Sagen wir mal bei YouTube, ja, sogar mit HD-Qualität, unfassbar, naja, fast. Und sagt, okay, das möchte ich mal angucken, aber das möchte ich mir jetzt nicht auf dem kleinen Handy angucken, ja, also, das ist mir zu blöd. Das geht jetzt ein bisschen länger und das möchte ich dann richtig am Fernsehen sehen. So, okay, dann sagt man jetzt Send to, zack. Dann wird es an das Google TV praktisch dann der Befehl gesendet, ja. Dann schaltet Google TV den Fernseher ein. Und startet die YouTube-Übertragung, man kann es praktisch direkt sehen. Also diese Google TV-Box kann eben auch andere Geräte starten und so weiter. Was man nicht damit machen kann, man kann nichts aufnehmen, jedenfalls nicht ohne das DVR. Ja, ansonsten, ja, ein weiterer Punkt, also keine Aufnahmemöglichkeit, keine harte Webcam mit dabei. Und das ganze 300 US-Dollar, also wenn es unter 100 Dollar fällt, dann wird es bestimmt interessanter. Aber so, ja, bin ich mal ausnahmsweise hier auf der Warte-Stufe. Nicht, dass ich das müsste, ja, weil es sowieso nicht in Deutschland geht. Mann! Ja, auf der Warteschleife, ja, da steht auch jetzt HTML5. Genau, und alles hat sich ja in den letzten Monaten hier total hochgeputscht wegen HTML5, ja, nachdem so Apple halt mal gesagt hat, ja, HTML5 ist die Zukunft, ja, jetzt labern alle das nach, HTML5 ist die Zukunft, ja. Allerdings ist HTML5 die ferne Zukunft, denn das hat jetzt Philipp Hegarth, jetzt schon wie Hackert, naja, vom World Wide Web Consortium, das W3C, behauptet, denn er glaubt nicht, und da er müsste es eigentlich wissen, dass HTML5 für den Produktionseinsatz bereit ist. Ganz klar. Es ist ein bisschen früh, es ist ein bisschen zu früh, es einzusetzen, weil wir auf Kompatibilitätsprobleme zusteuern. Ganz klar. HTML5 befindet sich in einer Planungsphase. Ja. Das bedeutet, dieser Startung Working Drafts, ja, entspricht ungefähr sowas wie einer Alpha-Version und kann jeden Tag geändert werden. Und es werden auch Änderungen gemacht. Es gibt jede Menge Kompatibilitätsprobleme. Es kann sein, dass alles nochmal über den Haufen geworfen wird. Und alle Leute, die jetzt hier auf HTML5 ihre Seiten hochgezogen haben, ja, die können sich darauf einstellen, dass sie das wahrscheinlich mehrmals noch ändern müssen, um den Anforderungen von HTML5 gerecht zu werden. Und dann kommen solche Firmen wie Apple zum Beispiel und machen hier einen riesen Hackmack, wollen praktisch den HTML5-Standard schon frühzeitig selbst in die Hand nehmen und ändern. Ja, unglaublich ist das. Ich hoffe, da geht auch noch das W3C-Konsortium dagegen vor. Sofern sie eine rechtliche Handhabe haben, weiß ich nicht genau. Es wurden ja hier schon Änderungen gemacht auf der Apple-Webseite, dass man zum Beispiel nur noch mit Safari vernünftig Videos angucken kann, weil irgendwie das QuickTime mit gekapselt wurde und hin und her. Also es ist wirklich schon ziemlich schlimm, was da abgeht. Das ist wirklich das allerletzte, muss ich ganz ehrlich sagen, von Firmen wie Apple, dass sie das probieren. Ja. Das wird im Prinzip dem Standard HTML5 nur insofern schaden, dass dann eben eine Unklarheit gibt. Ja, was funktioniert und was wird nicht funktionieren. Das heißt, ich gehe auf die Apple-Seite, dann funktioniert das Video nicht. Ich gehe auf eine andere Seite, da funktioniert das Video einwandfrei und zum Beispiel. Ja. Und man darf nicht vergessen, Video ist nicht HTML5. Es gibt kein HTML5-Video. Das ist Quatsch. Ja, das kann ich nur immer wieder sagen. HTML5 ist die Seitenbeschreibungssprache, wie eben das HTML4 schon. Ja, nur dass eben jetzt ein Video-Tag hinzugekommen ist. Ursprünglich sollte Auxiora der Standard sein. Das wurde dann auf Druck von solchen Firmen wie Apple und Microsoft gekippt, so dass nicht mehr vorgeschrieben wird, bis jetzt, welcher Standard genutzt werden soll. Es kann zum Beispiel jederzeit vom W3C-Konsortium gesagt werden, der Standard ist WebM. Ja. Was absolut unwahrscheinlich ist, ist, dass das W3C-Konsortium sagt, der Standard ist H264, weil das würde Patentlizenzen berühren und das wäre dann, ja, sag ich mal, das Ende von freier HTML5-Nutzung. Ja, ganz klar. Und deswegen bleibt also die Frage, was wird aus HTML5 in Zukunft? Und das Videotag kann eben alle möglichen Arten von Videos beinhalten. HTML5 ist ungleich Video, ganz einfach. Alle Firmen, die jetzt hier anfangen mit HTML5 zu machen, müssen eben sich eins bewusst sein, es kann jederzeit geändert werden, es kann sogar so drastisch geändert werden, dass nach neuen Spezifikationen, wenn sich da die Browser daran halten, dass die alten überhaupt gar nicht mehr richtig angezeigt werden, ohne Fehler. Ja, das ist also absolut möglich und sogar wahrscheinlich für ein Produkt, das eben noch in der Alpha-Phase ist. Deswegen HTML5, nein, jetzt noch nicht, wenn man ernsthafte Seiten programmieren will. So, damit mal auch wieder klar wird, wo die Gefahren liegen bei diesem Virus-Patentlizenzen. Ja. Oracle hat ja Google angezeigt bzw. verklagt wegen der Nutzung von Java bei Android. Hab darüber ja schon mal gesprochen, möchte es jetzt nicht weiter ausführen, über diese absolute dumme Vorgehensweise von Oracle. Ja, ich meine, schmeißt man sich ins eigene Fleisch, aber egal. Nachdem eben Oracle Sun gekauft hat, sagen die jetzt gar nicht, das ist unser Eigentum. Ja, es ist schon Eigentum. Geistiges Eigentum allerdings nicht, ja, weil das hat jemand anders erfunden, nämlich Sun. Und die haben halt jahrelang das Ganze sehr liberal gehandhabt und hat eben auch dort Open Source Lizenzen oder eben keine Lizenz, Open Source das Ganze mit Open Source das Ganze herausgebracht. Mein lieber Mann, heute bin ich aber wirklich etwas neben der Spur, habe ich das Gefühl. Naja. Eieiei. Ja, also. Das Problem ist nämlich, dass eben Sun ein Patent hält. Deswegen sollte man auch bei Open Source Produkte oder Programme darauf achten, dass keine Patentlizenzen existieren. Eine Firma, die ein Patent hält, aber etwas als Open Source herausbringt, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, hier, du wirst in der Zelle gesperrt, aber ich gebe dir einen Schlüssel dazu. Kannst rausgehen, ja, aber nur so lange, bis das Schloss eben nicht ausgewechselt wird. Dann kann man nämlich nicht mehr raus. Und so ähnlich kann man das auch sehen bei dieser ganzen Java-Oracle-Farce. Google sagt ganz klar, hier werden überhaupt keine Patente verletzt von Google. Denn es wäre im Prinzip, diese Argumentation von Oracle wäre im Prinzip also total daneben. Außerdem, und das finde ich ist die wichtigste Aussage überhaupt, und die kann ich auch nur unterstreichen, es ist enttäuschend zu sehen, dass ja, nachdem jahrelang Open Source unterstützt wurde, jetzt Oracle sich rumdreht und Android attackiert, oder nicht nur Android attackiert, sondern auch die gesamte Open Source Java Community, ja, mit diesen vagen Software Patenten, die sie beanspruchen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Oracle hat zwar Google verklagt wegen Android, aber treffen tut das die gesamte Open Source Szene, die mit Java gearbeitet hat. Und somit habe ich auch schon in dem Podcast gesagt, als Oracle die Klage eingereicht hat, somit muss man sich wirklich überlegen, ob man überhaupt noch irgendetwas mit Java machen möchte. Ja. Oder ob man dann nicht lieber nach Alternativen sucht. Ich hoffe, dass auch Google sehr, sehr schnell reagiert, unabhängig von dieser Klage und unabhängig davon, wie die Gerichtsverhandlung jetzt ausgeht. Eine Alternative, um eben Android-Programme eben auch unter anderen Systemen zu entwickeln. Eine Möglichkeit übrigens wäre Adobe Air, aber das ist nämlich jetzt übrigens auch gestartet, ja, Adobe Air auf Android, und die Air-Applikationen, die werden ganz normal angezeigt als ganz normale Apps im Marketplace, ja. Und das wäre zum Beispiel eine Alternative. Ja. Aber ich glaube, bei R werden genauso viele Patente oder vielleicht noch mehr berührt als bei Java. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich mich mal mit beschäftigen. Aber naja, ich glaube, bei Adobe werden auch ziemlich viele Patente rausgehauen. Ja. Ja, letzte Woche, was war am interessantesten, am schlimmsten, am aufregendsten? Der Fall des WeTab. Ja, man könnte es fast titeln unter der Untergang. Ich glaube, so viele. Also so viele Fehler auf einem Haufen, das kann man gar nicht, das gibt's ja gar nicht. Ja. Also zuerst war ja das Problem mit der Vorführung auf der Pressekonferenz, ja, als dann eben sich herausgestellt hat, das war gar keine richtige Oberfläche, das da gezeigt wird, sondern nur ein Fake-Video sozusagen, das auch noch unter Windows 7 lief. Ja. gab es eben die Ankündigung, wow, groß mit Android, ja, Android wurde immer mit erwähnt im Zusammenhang mit WeTab. Am Anfang waren sogar viele der Meinung, es wäre ein Android-Tab. Dann hat es geheißen, okay, wir haben Linux drauf, und eigentlich haben alle damit gerechnet, dass eben auch Ubuntu Linux drauf ist. Das wäre natürlich ein super toller Schritt gewesen, weil es eine sehr große Community gäbe, die so manche Probleme eigentlich dann ruckzuck gelöst hätte. Das hat sich dann eben auch als falsch erwiesen, und immer mehr trat eben diese Aussage Android, obwohl immer wieder diese aufgetaucht ist, in den Hintergrund. Ja. Aber ich finde es schon ziemlich schäbig, was da gemacht wurde. Ja. Hier alles hat von Android gesprochen. Ja, da müssen wir unbedingt Android in Verbindung bringen mit unserem WeTab. Ja, so war das, so sehe ich das, das ist meine Meinung. Damit die Leute eben aufmerksam werden auf das WeTab, weil die Presse hätte sich überhaupt nicht interessiert, wenn die nicht andauernd gesagt hätten, Android, Android, Android, Android, ja. Wenn die gesagt hätten, irgendwie, ja, irgendein anderes Betriebssystem, dann was? Was denn das? Ja, hat sowieso keine Chance und tschüss. Ja. Gut, aber dann war es eben doch nicht Ubuntu Linux, sondern es war MeeGo. Und das wurde erst kurz vor knapp anscheinend entschieden. ja, MeeGo drauf zu machen. Android wäre dann in einer Emulation im Hintergrund gelaufen. Wäre aus dem Grund, weil eben bis zum heutigen Tag dieses Update noch nicht ausgeliefert wurde, bei dem man Android-Applikationen im Hintergrund benutzen kann. Die Software ist, wie bei Heise getestet, also sehr, sehr unausgereift. Ja. War also schon wirklich einiges im Argen. Ja. Und dann waren auch noch, ja, wenn man das so sagen kann, gefälschte Rezessionen von dem Moment, Mitchef, Neofoni-Chef Helmut Hofer von Ankershofen, den Großverlag, haben sie jetzt auch verloren, ja, diesen Kunand Jahr. Der ist nämlich jetzt auch abgesprungen und schon vorher ist dieser von Ankershofen auch schon in den Hintergrund getreten, hat also die Geschäftsführerschaft bei WeTap erstmal ruhen lassen. Wohlgemerkt ruhen lassen, ja. Und jetzt ist dieser Großverlag eben abgesprungen, Gruner und Ja. Und jetzt hat eben auch dieser von Ankershofen hat eben jetzt auch seine Chefsposition, seine Chefposition bei Neofoni eben auch geräumt. Also nicht nur von WeTap, sondern auch von Neofoni ist er jetzt erstmal zurückgetreten, kann man nicht ganz sagen, aber in den Hintergrund getreten. So. Was kann jetzt eigentlich noch schlimmer sein? Ich weiß, was schlimmer sein kann. Und zwar, dass ich eine große deutsche Elektronikkette, eine sehr große deutsche Elektronikkette, ziemlich veralbert vorkommen muss. Die haben nämlich jede Menge Geräte geordert von diesem Ding. Und jetzt haben sie ein Gerät, das nicht richtig funktioniert, das eine mega schlechte Presse hat, ja, das einfach eine Katastrophe insgesamt darstellt. Ja. Die Verlage hauen ab. Das ganze Kartenhaus bricht gerade zusammen. Und diese Elektronikkette, die hockt jetzt auf ihren Tablets. Ja. Die Rücklaufquote soll bei Amazon laut Gerüchte bis zu 90% betragen. Das Display sprechen wir echt gar nicht davon. Aber es ist wirklich grausam, was da passiert ist. Und hoffentlich bringen dieses Tablet nicht mit Android weiter in Verbindung, denn es ist kein Android-Tablet, es war nie ein Android-Tablet und es wird auch nie eines sein, auch wenn da eine Emulation läuft, ein Quad-Core 2,5 GHz PC ist auch kein C64, nur weil dort eine C64-Emulation läuft. Ja. So sieht's aus. Und naja, also vergessen das. Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal erwähnen, das Thema WeTap, es sei denn, die Firmen brechen jetzt komplett zusammen. Ja, aber sieht wohl sehr, sehr übel aus. Ja. Übel sieht es auch für das Internet in Deutschland aus, nämlich wenn der Bundestag Definitionen sucht für ein vernünftiges Internet, da wird es mir Angst und Bange, was dort alles angesprochen wird. Das ist nicht zu fassen, ja, also es ist schon traurig, wenn über Bevorzugung von bestimmten Datenpaketen geredet wird, ja, damit vernünftige Dienste halt in den Vordergrund treten, ja, und eben die nicht vernünftigen Dienste, das sind dann die, wo vielleicht Kritik für über Politik oder halt unliebsame File-Sharing-Dienste und so weiter, ja, die sollen dann eben, ja, das ist nicht das wertvolle Internet und die werden dann eben benachteiligt. Es ist unglaublich, ja, was dort abgeht. Und davor warnt auch Andreas Bock vom Chaos Computer Club, ja, in dieser Expertenrunde. Das wäre einfach nicht akzeptabel. Ja. Und so wörtlich, wenn man anfängt, Qualitätsklassen zu unterscheiden, könnte man in Versuchung geraten, das Einstiegsprodukt schlechter zu gestalten, um mehr teure Leistungen zu verkaufen, als Alternative zum Zugang vom Internet von verschiedenen Anbietern. Ja. Das heißt also, dass zum Beispiel dann eben Anbieter einen grundlegenden Zugang anbieten und dann ja das richtige Internet nur gegen einen Riesenaufpreis. So darf das nicht sein. Also da wären Dienste wie eben Google oder Facebook und die ganzen Nutzen, die daraus gezogen werden, absolut niemals existent gewesen. Und so geht das nicht. Also Finger weg vom Internet, ja, und die Provider, da muss man dann gucken, dass die auch eben einen eingeschränkten Zugang zum Internet gewähren. Wer das nicht kann, der muss eben das Geschäft einstellen und der darf das dann eben nicht mehr machen. Wer das nicht anbieten kann, dann muss das sein lassen. Ja, also das ist ganz klar. Das Internet ist mittlerweile auch schon, würde ich sagen, als Allgemeingut aufgetreten und ja, das geht so nicht. Ich meine, man könnte jetzt über das Thema Netzneutralität und so weiter, lange, lange sprechen, aber ich glaube, der Bundestag ist die falsche Stelle, um zu entscheiden, was vernünftiges Internet ist oder nicht. Wenn das passiert und die Sesselpupser, die überhaupt keine Ahnung haben von Internetzugang oder von, noch nicht mal von ihrem Computer, ja, die ihre IT-Abteilung anrufen müssen, wenn sie einen Computer einschalten wollen. Ja, also es tut mir furchtbar leid, aber wenn solche Leute entscheiden, was vernünftiges Internet ist, dann wird es garantiert in die Hose gehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Naja. Aber, naja, es ist ja immer wieder das gleiche Schema. Ja. Politiker, die von nichts eine Ahnung haben, probieren dann eben über neue Technologien zu entscheiden, die sie in ihrem ganzen Leben nicht begreifen werden. Ja. Aber na gut. Dann als letztes habe ich noch was von Facebook. Ja, heute war die Sendung richtig ernst. Ich habe noch keinen Witz gemacht. Nix. Was ist denn heute los? Gibt's das? Das ist nicht zu fassen. Es fällt mir auch kein Witz ein. Mensch. Das ist ja richtig trocken heute. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch wach hier. Mist. Entschuldigung. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich muss mir was einfallen lassen. Naja, Halloween kommt bald, dann. Da werde ich mir was einfallen lassen. Ja, aber es ist ganz gruselig. Aber so weit sind wir noch nicht. Gruselig könnte vielleicht auch Facebooks neue Funktion sein. Für einige jedenfalls, so hat man schon in den Kommentaren gelesen. Für andere ist das endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar hat Facebook eine neue Funktion angekündigt, die jetzt seit Dienstag nach und nach für die Benutzer zugänglich gemacht wird. Und das nennt sich Download Your Information. Und damit kann man seine Daten von Facebook herunterladen auf seinen eigenen PC in HTML-Format und zwar inklusive allen Bildern von den Wallposts, ja, allen Events und allen Nachrichten und so weiter. Also die komplette Informationen, Profilinformationen, die man hat, kann man komplett herunterladen auf seinen Computer und hat somit seine Daten richtig wieder greifbar. Ja, weil das ist ja immer ein Problem. Man schickt so viele Daten an Facebook, ja, Bilder, Videos und alles. Und die liegen dann bei Facebook, aber man selbst hat die Daten ja nicht unbedingt mehr gespeichert. Ja, vor allem bei geschriebenen Artikeln ist das so. Und dann fragt man sich schon, ja, die Daten, ja, das sind meine Daten. Ich möchte die eventuell auch woanders da dann noch nutzen können und so weiter und so weiter oder für mich selbst nutzen. Und das ist halt immer die Frage. Also ein Backup sollte man eigentlich immer haben. Bisher gab es zwar Backup-Lösungen, die, naja, so in einer Grauzone gearbeitet haben, noch nicht wirklich alles so 100% okay war. Aber diese offizielle Funktion jetzt, Download Your Information, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Aber einige haben auch Angst dafür. Toll, dann wird mein Account gehackt und dann tut sich einer mein ganzes Leben herunterladen. Einfach so. Ja, ist ja klar, ne? Mein, wenn der Account gehackt wird, dann ist es vorbei. Das heißt, man muss auch schon sehr, sehr gut aufpassen. Ja, und man sollte auf jeden Fall auch dann sich überlegen, immer grundsätzlich, ja, was man dort eben hochlädt oder einstellt. Ja, ganz klar. Und ja, das Problem mit dem Real Name ist ja immer noch bei Facebook vorhanden. Man muss also seinen realen Namen angeben und das ist für viele eben nicht akzeptabel, was durchaus verständlich ist. Jede Information, die man hochlädt oder die man eingibt, hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert, wenn der echte Name damit verknüpft ist. Ja. Dabei, ich sag's immer wieder, Leute, also die Namen sind was für Grabsteine, interessieren mich nicht. Ja, ganz klar. Und jemand, der anonym ist, der sagt eher seine wahre Meinung, als jemand, der Angst haben muss, dass sein Ruf geschädigt wird und dann seine geschönte Meinung, seine gelogene Meinung, die interessiert mich erst recht nicht. Ja, überhaupt nicht. Aber es gibt noch weitere Funktionen. Hier, der Artikel ist verlinkt. Da könnt ihr euch dann mal anschauen. Es gibt neue Gruppenfunktionen. Ja, außerdem auch ein neues Dashboard und sehr viel mehr. Und vielleicht findet ihr da noch ein paar Informationen drin. Der Artikel ist von der Huffington Post. Ja, und vielleicht findet ihr dann da noch ein paar Informationen. Ja, und das bedeutet jetzt hier, das war's für heute, ja, von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, ihr konntet euch noch wach halten, auch wenn es heute irgendwie ein bisschen trocken war. Ne? Naja, okay. Bei mir geht es jetzt gleich weiter hier mit dem Uncast um 15 Uhr. Vielleicht schaut ihr oder hört ihr dort auch noch rein. Weil, ihr wisst ja, ne, Android kommt deswegen so wenig bei der Rios Wohnsicht jetzt vor, weil es ja jetzt einen eigenen Android-Podcast gibt, den Uncast, zusammen mit dem Mo. Und ja, werde ich mich jetzt vorbereiten. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ja, und bis dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.